Elysium von Friedrich von Schiller. Vorüber die stöhnende Klage, Elysiums Freudengelage ersäufen jegliches Ach. Elysiums Leben, ewige Wonne, ewiges Schweben, durch lachende Fluren ein flötender Bach. Jugendlich milde beschwebt die Gefilde ewiger Mai. Die Stunden entfliehen in goldenen Träumen, die Seele schwillt aus in unendlichen Räumen. Wahrheit reißt hier den Schleier entzwei. Unendliche Freude durchwallet das Herz. Hier mangelt der Name dem trauernden Leide. Sanfter Entzücken nur heißet hier Schmerz. Hier stecket der wallende Pilger die matten, brennenden Glieder im säuselnden Schatten, leget die Bürde auf ewig dahin. Seine Sichel entfällt hier dem Schnitter, eingesungen von Harfengezitter, träumt er, geschnittene Halme zu sehn. Dessen Fahne Donnerstürme wallte, dessen Ohren Mordgebrüll umhallte, Berge bebten, unter dessen Donnergang schläft hier Linde bei des Baches Rieseln, der wie Silber spielet über Kieseln, ihm verhallet wilder Speere Klang. Hier umarmen sich getreue Gatten, küssen sich auf grünen, samtnen Matten, liebgekost vom Balsam West. Ihre Krone findet hier die Liebe, sicher vor des Todes strengem Hiebe, feiert sie ein ewig Hochzeitfest.